Wir geben Nachrichten des drahtlosen Dienstes. Zunächst die Wiederholung einer wichtigen Meldung des drahtlosen Dienstes, die heute Nachmittag über alle Sender ging. Mordanschlag gegen den Führer. Der Führer unverletzt. Auf den Führer wurde heute ein Sprengstoffanschlag verübt. Aus seiner Umgebung wurden hierbei schwer verletzt Generalleutnant Schmund, Oberst Brandt, Mitarbeiter Berger. Leichtere Verletzungen trugen davon Generaloberst Jodl, die Generale Korten, Buhle, Bodenschatz, Heusinger, Scherz, die Admirale Voss und von Puttkammer. Der Führer selbst hat außer leichten Verbrennungen und Prellungen keine Verletzungen erlitten. Er hat unverzüglich daraus seine Arbeit wieder aufgenommen und wie vorgesehen den Dutsche zu einer längeren Aussprache empfangen. In allen deutschen Gauen wurde mit Genugtuung und Dankbarkeit die Nachricht aufgenommen, dass das Leben des Führers bei diesem ruchlosen Anschlag unversehrt geblieben ist. Voller Empörung stehen wir Deutschen vor der Tatsache, dass der Feind, der schon so oft auch mit den verwerflichsten Mitteln gekämpft und gearbeitet hat, jetzt mit einem mörderischen Anschlag das zu erreichen zu können glaubte, was er mit der ehrlichen Waffe in der Hand nicht zu erreichen vermochte und auch niemals erreichen wird.